Barcelona. Touristen und Reisende. Touristen sind gierig, Reisende sind neugierig. Touristen machen Lärm und Müll, Reisende nicht. Reisende vermeiden das eine und beseitigen das andere. Touristen sind egoistisch, sie wollen was sehen für ihr Geld, möglichst viel und billig. Reisende beobachten, fragen, erkunden. Touristen interessieren sich für Essen, Trinken, Kneipen, Shopping und manchmal die Gebäude von Gaudi. Die Menschen im Land interessieren sie nicht. Reisende wollen das Land kennenlernen und etwas über die Menschen erfahren. Ihre Geschichte und ihre Geschichten. Ihre Siege und Niederlagen. Ihre Sprache, ihre Musik, Literatur, ihre Kämpfe, ihre Probleme. Ihre Freuden und ihre Leiden. Touristen rennen mit quietschbunten Klamotten und in Horden umher. Reisende sind eher unauffällig, meiden die Touristenpulks. Viele passen sich sogar an. Touristen urinieren, wenn du Pech hast, gegen deine Haustür. Der Reisende schämt sich dann an ihrer Stelle dafür. Barcelona hat zu viele Touristen. Guten Morgen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Ein neues Niemandsland beginnt. Antrage ein Visum für Genossinnen und Genossen, am 18.10.1989, heute vor 25 Jahren, trat Erich Honecker zurück. Infolge meiner Erkrankung und nach überstandener Operation erlaubt mir mein Gesundheitszustand nicht mehr, den Einsatz an Kraft und Energie, den die Geschicke der Partei und des Volkes heute und künftig verlangen. Erich, es geht nicht mehr. Die 40-jährige Geschichte der DDR ist im Blick auf die Führung des Staates mit nur zwei Namen verbunden. Walter Ulbricht von 1893 bis 1973 und Erich Honecker, der lebte von 1912 bis 1994. Mit Rückendeckung aus Moskau endete die Ära Ulbricht 1971 durch einen sogenannten Putsch des Politbüros gegen den Architekten der DDR. Erich Honecker gehörte zu jenen, die Ulbricht entmachteten, und wurde sein Nachfolger als Partei- und Staatschef. 18 Jahre später endete die Ära Honecker auf gleiche Weise. Der Richtung des Sozialismus auf deutschem Boden gewidmet, die Gründung und erfolgreiche Entwicklung. Am 17. Oktober 1989 versammelte sich das Politbüro zu seiner wöchentlichen Sitzung. Honecker traf mit Verspätung ein und ahnte nicht, dass seine Genossen entschieden hatten, ihn zum Rücktritt zu zwingen. Als Honecker fragte, ob es Vorschläge zur Tagesordnung gäbe, meldete sich Ministerpräsident Willi Stoph zu Wort und stellte betont sachlich den Antrag, Honecker von seiner Funktion zu entbinden. An der Partei und allen Bürgern unseres Landes danke ich für jahrzehntelanges. Willi Stoph schloss mit den Worten: Erich, es geht nicht mehr, du musst gehen. Schon am folgenden Tag bat Erich Honecker das ZK der SED, ihn aus gesundheitlichen Gründen von allen Funktionen zu entbinden. Egon Krenz übernahm die Nachfolge. Der Partei und ihrer Führung auch weiterhin die Festigung ihrer Einheit und Geschlossenheit und den Zentralkomitee weiteren Erfolg. Erich Honecker. Herbst im Niemandsland. Die Regierungen fallen. Den Leuten wird es zu bunt. Thank you. Warum dieses Land so gottverflucht korrupt ist, können wir auf kurze Art und Weise hier gar nicht beantworten. Es hat historische Ursachen, politische natürlich, soziale. Da waren 40 Jahre Diktatur dazwischen, wo ungestraft geklaut und gestohlen werden konnte, von Seiten der politischen Eliten natürlich. Jedenfalls, der Fisch beginnt am Kopf zu verfaulen. Das sagt ein spanisches Sprichwort. Wenn man die Kaste der Herrschenden und Regierenden als Kopf betrachten mag, dann ist nichts wahrer als das. Der spanische Arbeitgeberverband hatte bis vor nicht allzu langer Zeit einen Präsidenten, Herrn Díaz-Ferrán, der jahrelang als Leuchtturm des spanischen Unternehmertums gehandelt wurde, ein Vorbild, dessen unternehmerische Philosophie lautete, den Arbeitern und Angestellten die Löhne kürzen und ihnen die Arbeitszeiten erhöhen. Werner, was sagen wir dazu? Der Präsident von denen, der sitzt jetzt im Knast, weil er seine eigenen Firmen in Bankrott getrieben hat, weil er seine Arbeiter nicht bezahlt hat, weil er die Kunden betrogen hat, noch Flugtickets verkauft, eine Woche vor dem Bankrott. So ein Typ war der Chef von diesem Arbeitgeberverband. Jetzt sitzt er im Knast, aber er hat natürlich dann noch einen Vizepräsidenten, Arturo Fernández, das auch sein Schwager, der war auch bis vorgestern noch Vizepräsident von diesem Unternehmerverband und hatte dann noch daneben einen anderen Job. Er war auch Chef, Präsident vom Arbeitgeberverband in Madrid. Und natürlich gehört er auch zu diesen Leuten, die da jetzt erwischt wurden mit diesen Black Cards. Ja. Und der unter anderem hat jetzt also, weiß ich, auch ordentlich abgeholt da mit seiner Black Card. Zum Beispiel auch für großartige Essen. Und wo ist er da hingegangen dann mit den Leuten, die er eingeladen hat zum Essen? In seine eigenen Restaurants. Ja, ja klar. Selbst da kassiert er dann noch. Er kassiert doppelt. Er lässt sich die Essen selber bezahlen und spült das Geld, was andere dann ausgeben, nochmal in die eigenen Kassen. Ein Win-Win-System. Diese Leute sagen aber von sich selber, sie sind schlau. Sie fühlen sich anderen überlegen. Sie sagen, wir sind schlau, wir sind die Herrschenden, wir dürfen das. Und sie fühlen sich dadurch, dass sie auch nie ins Gefängnis kommen oder selten, fühlen sie sich natürlich auch dazu berufen, mit doppelter Gier und verdreifachter Wut und Energie weiterzumachen, solange kein Richter kommt und A. steckt diese Leute ins Gefängnis, B. beschlagnahmt alles Bestohlene und C. brummt ihnen ein Strafgeld auf, das sie wirklich auf ein normales Maß zurechtstutzt. Das wäre eigentlich in einem normalen Land, in einer normalen Demokratie Sache und angesagt. Dadurch, dass das nicht passiert, lächeln sie, lachen den Leuten und den Richtern ins Gesicht und wissen genau, uns passiert nichts. Wir sind schlau, ihr seid doof. Sie verachten also die Leute, die das ertragen, die Menschen wie sie oder Hunde wie sie aushalten müssen. Und im Grunde ihres Herzens sind die sind zutiefst davon überzeugt, dass sie das wirklich verdienen, diese horrenden Gehälter und diese Prämien und Boni und Nebenkosten. Also die haben dann, weiß ich, ein Jahreseinkommen von, sagen wir mal, 400.000 Euro. Das kann ein bisschen weniger, kann auch sehr viel mehr sein. Aber die sind wirklich überzeugt. Sie sind so gut, sie sind so wichtig, sie haben so viel Verantwortung. Die glauben wirklich, dass sie das wert sind, diese Schweine. Tja, was soll man machen? Man muss die Sache eigentlich von Grund auf ändern. Und dazu bedürfte es wirklich einer grundlegenden Lösung. Was hier passiert, ist immer ein bisschen Fusch, ein bisschen Blabla und dann hat man die Nächsten am Hals und die nächsten Diebe räumen die Kassen leer. Es ist das System, meine Damen und Herren, dass solche Drohnen, menschliche Drohnen, Faulenzer und Parasiten

Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 18. Oktober 2014. Die Katastrophen und vermischten Meldungen, kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland. Berlin. Während Geheimdienste mauern, ist die juristische Aufarbeitung der Verbrechen des nationalsozialistischen Untergrunds, NSU, für normalsterbliche Zeitungsleser kaum noch nachvollziehbar. Heute, beziehungsweise am vergangenen Dienstag, war der 150. Verhandlungstermin vor dem Oberlandesgericht München, das es seit Mai 2013 nicht schafft, 10 Morde, 2 Sprengstoffanschläge, mehrere Raubüberfälle und die Frühgeschichte der mutmaßlichen Tätergruppe in sachlogischer Reihenfolge zu verhandeln. Zu wenig Zeit war für die Vernehmungen eingeplant. Viele Zeugen mussten zum Beispiel mehrfach anreisen. Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern haben derweil seit Aufdeckung des NSU im November 2011 versucht, Licht ins Dunkel von Geheimdienstpraktiken zu bringen, die mit Versagen noch freundlich umschrieben sind. Der Thüringer Ausschuss erwähnte im Sommer 2014 in seinem Abschlussbericht als erster die Möglichkeit gezielter Sabotage bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Kerntrio des NSU, das bei seinem Untertauchen 1998 zwar nicht als solches, aber bereits als die Bombenbastler aus der braunen Szene Jenas bekannt war. Nach mehr als einem Jahr Hauptverhandlung gegen Beate Zschäpe, seit dem Tod ihrer Komplizen im November 2011 angeblich die einzige Überlebende des NSU und 4 Helfer, ist heute die Anklagethese von einer nur 3-köpfigen Terrorgruppe längst ins Wanken geraten. Regelmäßige Prozessbeobachter und Nebenklageanwälte gehen von einem Netzwerk aus, dem noch weitere Neonazis und womöglich auch V-Leute angehörten. Die Zeska-Pistole, die 2011 neben anderen Schusswaffen im Brandschutt der gemeinsamen Wohnung von Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe gefunden wurde, ist durch viele Hände gegangen, bevor damit 9 Männer türkischer, kurdischer und griechischer Herkunft erschossen wurden. Der komplizierte Weg der Waffe ist Angriffsfläche der Verteidigung von Ralf Wohleben, der den Mitangeklagten Carsten S. laut dessen Geständnis instruiert hatte, die Waffe unter dem Ladentisch in einem Jenaer Szene-Shop zu kaufen und den untergetauchten Uwes zu übergeben. Wohlebens Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord hängt davon ab, ob S. genau diese Pistole übergab. Vor allem Zeugen aus der rechten Szene sowie dem kriminellen Milieu, die um die Jahrtausendwende mit der Waffenbeschaffung zu tun hatten, eierten vor Gericht herum. Nicht alle wollten vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen, das ihnen zusteht, wenn sie sich im Fall wahrheitsgemäßer Aussagen selbst belasten könnten. Sie beriefen sich auf Erinnerungslücken, die für einen Personenkreis im Alter von Ende 30 bis Anfang 40 sehr unrealistisch sind, oder sie unterstellten anderen Zeugen Verwechslungen, Lügen oder Wahnvorstellungen. Zunächst war die Waffe aus Tschechien in die Schweiz geliefert und dort legal verkauft worden. 3 der mutmaßlichen Mittelsmänner bestreiten allerdings die Weitergabe. Der Schweizer Hans-Ulrich M., der sie illegal nach Deutschland gebracht haben soll, sowie 2 Deutsche, die sie vor dem Szeneladenbetreiber gehabt haben sollen. Von diesen wollte sich Enrico T., ein Jugendfreund Böhnhardts, der seiner ersten Ladung vor dem Münchner Gericht im Februar nicht nachkam, sondern überraschend im Ausland war, kaum noch an etwas erinnern, als er im Juli schließlich doch erschien. Es folgte der Auftritt von Jürgen Lenger, der die Zeska dem Inhaber des Jenaer Szeneladens Martley, Andreas Schulz, geliefert haben soll. Dies jedenfalls hatte Schulz bei der Polizei ausgesagt. Lenger behauptete allerdings im August vor Gericht, der ihm bekannte Szeneladenbetreiber habe Drogen genommen und öfter mal Geschichten erzählt. Die Zeska ist aber nicht, wie in rechten Kreisen verschwörungstheoretisch suggeriert wird, das einzige Beweismittel, das Mundlos und Böhnhardt direkt mit den Morden in Verbindung bringt. Hinzu kommen zeitlich zu den Taten passende Fahrzeuganmietungen mit den Papieren des mutmaßlichen NSU-Helfers Holger Gerlach, der in einem Teilgeständnis einräumte, er habe sich für die Fotos die Haare schneiden lassen, um Böhnhardt so ähnlich wie möglich zu sehen. Wohnmobile wie die damals angemieteten und Verdächtige mit dem Aussehen eines oder beider Uwes wurden an mehreren Tatorten gesehen. Ein heilloses Durcheinander, ein Sumpf aus Lügen, Vertuschungen, Geheimdienst, Neonazis und Faschisten und vielleicht sogar politische und staatliche Stellen, die selbst auch noch Komplizen sind von diesem Neonazi-Komplott. Themenwechsel. Klitschko, Ukraine. Vor der Parlamentswahl Ende Oktober ist der vor 4 Monaten gewählte Kiewer Oberbürgermeister Vitali Klitschko in der Wählergunst zu Boden gegangen. In Umfragen sank die Unterstützung für seine Partei UDA von 14% auf 4%. Der ehemalige Boxweltmeister führte die gemeinsame Liste von Präsident Petro Poroschenko an, dessen Wahlblock derzeit mit knapp 40% der Stimmen rechnet. Seine Kritiker werfen Klitschko vor, sein Amt als Bürgermeister der Hauptstadt mit 3 Millionen Einwohnern nur als Sprungbrett für höhere Aufgaben zu nutzen. Klitschko glänzt weder durch intellektuelle Fähigkeiten, der gilt als ein bisschen doof, noch durch kreatives Management, das schreibt die Wochenzeitung Kommentari. Wegen der Wirtschaftskrise blieb in Kiew wochenlang das warme Wasser abgestellt. Die Preise für kommunale Dienste, Müllabfuhr, Strom und Gas wurden drastisch erhöht. Das passiert also, wenn man Leute wie Klitschko und Poroschenko wählt. Milliardäre und Boxer, die dann zusammen mit Neonazis versuchen, eine Regierung zu bilden. Da wird das Volk aber ganz schön geplündert. Thema Afghanistan, Thema Auslandseinsätze bzw. Imperialismus. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Zweifel an den Plänen der USA und der NATO geäußert und die geplante Trainingsmission, so heißt das, für die afghanischen Sicherheitskräfte bereits Ende 2016 auslaufen zu lassen. Trainingsmission heißt das, aber sie meinen natürlich Militärberater nach Afghanistan schicken. In einer vertraulichen Sitzung des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag sagte Merkel nach Teilnehmerangaben, die Situation der afghanischen Armee und Polizei mache ihr Sorgen. Aus der Erfahrung im Irak müsse man Lehren ziehen. Die dortigen Sicherheitskräfte erodierten nach dem kompletten Abzug der US-Armee schnell und kämen heute kaum noch gegen die Kämpfer des Islamischen Staates an. Deswegen wolle sie noch einmal mit den USA reden, ob Washington die Unterstützungsmission in Afghanistan, an der ab 2015 auch die Bundeswehr mit rund 800 Soldaten teilnehmen soll, möglicherweise verlängert. Schon heute gibt es erhebliche Zweifel, ob die Afghanen bis 2016 auf eigenen Füßen stehen können. Auf eigenen Füßen stehen heißt natürlich, dass die dem Westen zugetanen Leute da die Macht übernehmen und halten können gegen die Leute, die froh sind, die Besatzungstruppen aus dem Land gejagt zu haben. Im landesweiten Durchschnitt stuft die NATO die Einsatzbereitschaft der Afghan National Army nach Angaben der Bundesregierung derzeit als Mittel ein. Also nicht besonders gut. Aus Regierungskreisen hieß es nach Merkels Äußerungen, es sei heute nicht abzusehen, wie lange die Afghanen Unterstützung brauchten. Deswegen wolle sich Berlin eine gewisse zeitliche Flexibilität erhalten. Ja, also Leute, die... Hier spricht die katholische Kirche. Die ein Land besetzt hatten, ein heilloses Durcheinander angerichtet haben. Diese Leute verlassen dann das Land mit ihren Truppen und wundern sich, dass man ihnen nicht nachtrauert, sondern dass, sobald sie weg sind, Kollaborateure und von ihnen eingesetzte Strukturen praktisch im Handumdrehen beiseite gefegt werden. Das ist eigentlich klar, nur... Sie wollen es nicht einsehen. Sie verlängern diese Mandate, wie Sie sagen, immer weiter und beharren darauf, diese Länder militärisch weiter zu besetzen und dann auch Stellvertreterarmeen an die Stelle der eigenen Truppe aufzubauen. Beliebtheitsskala der Politiker. Wer ist Barbara Hendricks? Ich frage den Werner einmal. Wer ist Barbara Hendricks? Spielt die bei Blau-Weiß Berlin? Oder? Gute Frage. Die spielt nicht bei Blau-Weiß Berlin. Es handelt sich auch nicht um die berühmte nordamerikanische Opernsängerin, sondern es handelt sich um eine Ministerin. 10 Monate ist die Große Koalition bereits im Amt und noch immer sind etliche Minister für die Wähler gänzlich unbeschriebene Blätter. An der Spitze Barbara Hendricks. 78% der Befragten kennen die Bundesumweltministerin nicht. Du gehörst zu diesen 78%. Aber auch die Namen Hermann Gröhe für Gesundheit, Heiko Maas Justiz und Johanna Wanker Bildung sagen 2/3 der Interviewten nichts. Das ist doch eine gute Nachricht, wenn 78% der Leute die nicht kennen, das ist doch eine gute Nachricht. Also das heißt doch, dass 78% der Bevölkerung klar haben, dass diese Leute keinen Wert haben, dass die weg müssen, dass die für nichts gut sind. So sehe ich das. So siehst du das, Werner. Ja, es ist natürlich immer ein Armutszeugnis, wenn ein Volk nicht weiß, wer es regiert. Man sollte es zumindest wissen, man sollte zumindest die Namen wissen. Das wissen wir doch, wer uns regiert. Nicht die, genau die nicht, ne, sondern ja. die dahinter. Gut, stehen. Ist auch wahr. Angela Merkel ist auf der Beliebtheitsskala immer noch die absolute Politkönigin. Die Queen Angela, La Reina, die hat 75% Beliebtheitsgrad. Das ist ein absoluter Spitzenwert, die steht also ganz einsam an der Spitze. Aber schon mit 69, sagen wir mal, Stimmen, gefolgt von Joe Gauck. Bagdad Joe, der ja gerne mit der Kalaschnikow in Bagdad sich mit dem Fallschirm abwerfen lassen würde, um da für deutsche Ordnung zu sorgen. Der ist also Nummer 2. Dann kommt Frank-Walter Steinmeier, schon auf Nummer 3 mit 67%. Dann kommt das Rechengenie im Rollstuhl, Wolfgang Schäuble, mit 64%. Dicht gefolgt dann von der Kriegsmadame Ursula von der Leyen, 57%. Und dann kommt Dickerchen Sigmar Gabriel, der steht da mit 52% auf dem Podium. Sieht ein bisschen unbeholfen aus. Ebenfalls 52% Hannelore Kraft. Und dann geht's ganz schön runter. Dann gibt es einen ganzen Schritt nach unten, Stufe nach unten. Da kommt Horst Seehofer, heißt der Mann. Aber Seehofer kann sich trösten. Er ist zumindest genauso beliebt wie Gregor Gysi. Gut, an letzter Stelle, wie gesagt, Barbara Hendricks mit nur 7% der Nennungen. Das ist ein Armutszeugnis und da muss was getan werden. Hendricks, die muss was Spektakuläres machen. Die sollte einmal vielleicht zusammen mit Greenpeace die Atomkraftwerke besetzen und dafür Ordnung sorgen. Diese Herrschaften lassen sich ja gerade fette Abfindungen bezahlen. Deutsche Atomkraftwerksbetreiber sacken gerade Milliarden für entgangene Gewinne ein. Das ist ungefähr dasselbe Phänomen wie hier, wo die Firmen, die hier vor der Küste diese unsäglichen Castor-Experimente gemacht haben mit Erdbeben, kriegen jetzt von der Regierung eine Milliardensumme an Entschädigung für sogenannte entgangene Gewinne. Das ist auch der nächste Skandal, den wir hier vom Niemandsland aus anprangern. Dass die Merkel an erster Stelle steht, das nimmt einen ja nicht wunder, ne? Als Bekanntheitsgrad. Das ist ja unvermeidlich, wenn du in Zeitung oder ins Fernsehen guckst. Das Schlimme ist, dass die wirklich so positiv bewertet wird. Also wie viel hast du gesagt? 85% oder so? 75. Oder, so oder 75 finden die toll. Das ist natürlich ziemlich heavy. Hier ist das Problem. Ja. Also so nach dem, was die abzieht in den letzten Monaten, Jahren, muss man eigentlich besser sagen, ist die dabei, die Marke Thatcher zu übertreffen. Nur im Gegensatz zur Thatcher ist eben jetzt nicht nur Großbritannien betroffen, sondern die ganze Europäische Union. Ja. Und innerhalb von Deutschland sieht man das einfach nicht. Ne? Vielleicht muss Ihnen jetzt auch die Geschichte wieder die Dialektik einbläuen, weil man kennt ja diese Sachen da aus den letzten Wochen, nicht nur Spanien, Griechenland, sondern auch Frankreich und Italien. Ist Rezession schon und jetzt gibt's eben Hinweise, dass das in Deutschland auch passiert. Ja, also weiterhin beharren sie auf ihrem Sparkurs, ne, Schulden runterfahren, auf Teufel komm raus, ja. Und Sigmar Gabriel, hast du gesagt, der redet dann so dümmlich daher, also das Thema ist der ausgeglichene Staatshaushalt, Einnahmen, Ausgaben, und das Ziel, das erreicht werden soll, ist also Null Defizit. Aber nicht einfach Null Defizit, eine schwarze Null muss das sein. Ja? Also so blöd reden die daher, aber wie gesagt, die meine Frage, was ist denn eine schwarze Null? Gibt es auch eine rote Null? Ja, eben. Aber das ist Null ist Null, und aber um sich interessant zu machen, um die Leute zu beeindrucken, reden sie dann so einen Scheißdreck. Es gab ein Kinderlied im Rheinischen Karneval, das hieß dreimal Null ist Null ist Null, denn wir waren in der Geiers in der Schull. Denn wir sind in der Kegasse in die Schule gegangen. Da wurden nämlich die Idioten gezüchtet. Ja. Nee, aber wirklich, also in Deutschland selber fangen sie jetzt auch an, sich Sorgen zu machen. Die Zeichen stehen noch nicht auf Sturm, aber Rezession auch in Deutschland. Und die Merkel zieht ihr Ding halt durch. Ja, stur wie nur irgendwas. Und treibt jetzt mit ihrer Politik Eurozone aufdrückt, treibt jetzt ihre besten Kunden in die Krise. Ja? Also 40% von deutschen Exporten gehen in die Euro-Länder. Ja? Aber trotzdem weigert sie sich, irgendwas zu tun, um ein bisschen die Konjunktur wieder anzukurbeln. Aber wenn sie es nicht tun, und bis jetzt sind keine Anzeichen dafür, dann wird halt Folgendes passieren. Dann wird die schwarze Null zu einer roten Null, und dann beginnt das Defizit wieder, einfach weil die Steuereinnahmen nicht mehr da sind, ja, wenn die Wirtschaft nach unten geht, ja, und dann hast du sofort wieder das Defizit, ne? Und dann, was wird noch passieren? Dann werden sie vielleicht versuchen, dann die Unternehmen wieder steuerlich zu entlasten, wie man so schön sagt, ne? Körperschaftssteuer runtersetzen, wie sie jetzt in Frankreich und Italien auch schon gemacht haben, ne? Aber die Firmen und die Unternehmen, die werden natürlich einen Teufel tun, dann das eingesparte Geld bei den Steuern zu investieren. Die investieren nur dann, wenn sie Chancen haben zu verkaufen. Ne? Aber hier, das stimmt es einfach nicht bei der Nachfrage, aber das ist unserer lieben Angela Merkel egal. Weiter Augen zu und geradeaus. Dem Wechsel. Im Spiegel von dieser Woche gibt es ein Spiegelgespräch. Niemand geringerer als der frühere Außenminister Joschka Fischer, der ist mittlerweile 66 Jahre alt, ist da im Gespräch mit den Spiegelredakteuren. Der sitzt da ganz staatsmännisch, in Ehren ergraut, mit einer seriösen Hornbrille. Die Kummerfalten auf der Stirn stehen ihm wirklich sehr gut, muss ich sagen. Fischer ist da wirklich also zum Staatsmanne gereift. Er sitzt also lässig nach hinten. So eine Art Helmut-Schmidt-Haltung hat er da eingenommen. Und er sagt alles Mögliche. Er prophezeit eine Neuordnung des Mittleren Ostens, eine lange Krise der Ukraine. Und er prophezeit den Widerstand der EU-Staaten gegen ein deutsches Europa. Das sind also Fischers Prophezeiungen. Trotzdem sehr interessant, was er sagt. Ich lese mal kurz ein paar Auszüge vor. Da wird er gefragt, können die USA überhaupt noch eine Ordnung in der Region herstellen? Wir sprechen vom Mittleren Osten. Fischer, die Ursünde war Amerikas Einmarsch in den Irak im Jahr 2003. Damals begann der Zerfall der alten Ordnung, die Frankreich und Großbritannien nach dem Ersten Weltkrieg im Nahen Osten und Mittleren Osten errichtet hatten. Nach dem Zweiten Weltkrieg traten die USA dort als Ordnungsmacht auf und sie werden viel länger im Irak und in Syrien gebunden bleiben, als sie es wollen. Aber auch die USA können die alte Ordnung nicht retten und eine neue nicht schaffen. Das ist das Dilemma. Um die Vormachtstellung der Zukunft ringen nun regionale Mächte, vor allem Saudi-Arabien und Iran. Von diesen beiden rivalisierenden Ländern ist Saudi-Arabien das deutlich instabilere Gebilde. Spiegel. Auch Deutschland ist in den eskalierenden Konflikt seit den Waffenlieferungen an die Kurden verwickelt. Zu weit? Fischer, nein, ich halte die Waffenlieferungen für richtig. Man konnte die Angegriffenen nicht ihrem Schicksal überlassen. Auch geopolitisch geht dieser Konflikt ja Europa an, denn diese faktische Neuordnung einer ganzen Region findet vor unserer Haustür statt. Man sieht nur leider keine ordnende Hand, sondern Chaos bestimmt die Entwicklung. Spiegel, die Europäer stellen gerade fest, dass auch in Europa die Ordnung, die seit dem Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums Bestand hat, in Frage gestellt wird. Fischer, Sie meinen die Ukraine und Russland. Wenn Sie Wladimir Putin erklärt haben wollen, müssen Sie Gerhard Schröder fragen, nicht mich. Na gut, wir wissen, Schröder und Putin sind dicke Freunde, die machen zusammen Urlaub und schenken sich gegenseitig manchmal einen Aufsichtsratsposten. Im Ernst, worauf will der russische Präsident hinaus? Fischer, was Wladimir Putin über die Jahre gesagt hat, ergibt ein klares Bild. Der Untergang der Sowjetunion ist für ihn die größte Katastrophe der jüngeren Geschichte Russlands. Sie will er revidieren und Russland zu alter Größe führen. Spiegel, er erreicht das Gegenteil, wenn er Russland vom Westen abschneidet. Fischer, sein Kardinalfehler ist es zu glauben, dass Macht auch im 21. Jahrhundert von territorialer Größe abhängt. Aber sie hängt vor allem von wirtschaftlicher Stärke und einer breiten gesellschaftlichen Modernisierung ab. Ja, welche Note geben wir Fischer für diese Äußerungen? Von 1 sehr gut bis 6 ungenügend? Ich gebe ihm eine 3,5. Also ich gebe ihm eine ganz gute Note für diese Äußerung. Er hat das sehr klar gesagt. Da wird neu geordnet und man weiß noch nicht, worauf das hinausläuft. Ja, da hat er mal recht. Da kennt er sich ja aus, der Fischerle. Das Fischerle. Jo, viele, viele, viele weitere Sachen sind passiert. Meine Damen und Herren, im Laufe der Woche zum Beispiel eine Meldung, die ich hier nicht groß breit treten werde, aber ich muss sie erwähnen, weil sie so skurril ist. Die Frau Conchita Wurst mit dem Bart, dieses Bartgesicht, hat vor dem Europäischen Parlament gesungen. Die Sängerin Conchita Wurst hatte ihren Fans zugepostet, dass sie vor dem Europäischen Parlament singen werde. Seit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest ist Conchita Wurst ein ziemliches Idol geworden. Auf der Pressekonferenz am Vormittag vor ihrem großen Auftritt vor dem Europäischen Parlament sind angeblich mehr Journalisten gewesen als neulich bei Ban Ki-moon. Die Leute sagen, sie liebten ihren Look, ihre Stimme, ihre Figur und alles, was sie sagt. Das mag damit zusammenhängen, dass Wurst aussieht wie ein fleischgewordenes Jesusbildchen. So herzensrein und gut, so stark und dabei doch so verletzlich. Eine Mischung aus Lady Di und Robin Baby. Conchita Wurst, so schreibt der Spiegel, kann singen und auftreten und hat ihren Eurovision-Sieg vermutlich verdient. Sie hat gute Aussichten, den Preis Kommunikatorin des Jahres zu bekommen. Manchem reicht das aber nicht. Es scheint schwer erträglich, dass diese Kunstfigur keine andere Botschaft haben könnte als sich selbst. Bei der Pressekonferenz fragten sie zuallererst nach der Botschaft, fragten diese Journalisten. Sind Sie Föderalist oder Euroskeptisch? Was ist Ihre Message an die Briten? Sagte ein Brite. Welche Botschaft haben Sie für die Ungarn? Fragte ein Journalist aus Ungarn. Ich unterstütze alle, die von mir unterstützt werden wollen, hat Frau Wurst geantwortet. Und außerdem habe sie die Eurovision nicht mit einer Botschaft gewonnen, sondern mit ihrer Stimme. Sie unterstützt also alle, die, die wollen, dass sie sie unterstützt. Das gehört mit zum Show-Business. Dumm rumschwätzen, inhaltslos hin und her. Wenn Sie es wirklich wissen wollten, wenn Sie Fragen ernst gemeint wären, dann sollen Sie mich fragen, aber nicht Conchita Wurst. Ja, die macht das so nach dem Motto, wie damals auch Gildo Horn. Piep, piep, ich hab euch doch alle lieb. So ungefähr ist das Niveau dieser Herrschaften, die sich da als Popsternchen feiern lassen. Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Por la libertad de expresión, 23 años. Contrabanda FM, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Por la libertad de expresión, 23 años. ¡Parabéns! Kontrabanda FM, hogeita hiru urte adierazpen askatasunaren alde. Zoriona kontrabanda. Kontrabanda es la mejor radio del mundo. Teamwechsel. Es geht um das Handelsabkommen. Es geht um Protest gegen die fürchterlichen Schutzklauseln. Mittlerweile sind das nicht nur linke Freaks und Attack-Leute und Antiglobalisierungs-Leute, sondern auch Regierungen und Herrschaften sind gegen die Schutzklauseln. In den Mitgliedstaaten der Europäischen Union wächst der Widerstand gegen das geplante Freihandelsabkommen mit den USA. Mehrere Regierungen, darunter die deutsche, haben Briefe an die EU-Kommission in Brüssel geschickt, in denen sie sich dafür aussprechen, Unternehmen keinen Investitionsschutz zu gewähren, beziehungsweise keine Investitionsschutzklauseln. Demokratisch gewählte Regierungen müssen politische Entscheidungen zum Beispiel im Energiesektor fällen können, ohne dass Unternehmen sie wegen der wirtschaftlichen Folgen vor ein Schiedsgericht zerren können, das sagt zum Beispiel Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. Während der neue EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Schutzklauseln kritisch sieht, äußert Achtung seine designierte Handelskommissarin Cecilia Malmström Skepsis, ob man das Mandat ändern könne. Diese Malmström hatten wir in der letzten Sendung vorgestellt und hatten gesagt, sie ist eigentlich eine US-Agentin, die alles macht, was die US-Regierung ihr befiehlt, und so ein Kaliber hat man in die Europäische Kommission gewählt. Es ist nicht zu fassen. Dieses Agentenmädchen wird schon dafür sorgen, dass die Amerikaner immer noch einen guten Stand haben bei ihren unglaublichen Forderungen der Europäischen Union gegenüber. Junkers Landsmann Asselborn sagt, ich bin sicher, dass Juncker seine Richtlinienkompetenz wahrnimmt und die Schutzklauseln verhindert. Sagen wir es nochmal in aller Deutlichkeit. Schutzklauseln heißt plündern dürfen, wie es einem gefällt. Ein US-Konzern, der in Europa Fracking betreiben will und bekommt das von einer Landesregierung verboten, der kann dann diese Landesregierung verklagen. Dazu braucht er einfach nur auf einem Gelände einen Bohrturm aufstellen, ein ungefähr 10 Meter tiefes Loch in die Erde bohren und sagen, ab jetzt entgehen mir Gewinne in Milliardenhöhe und dann muss die Regierung bezahlen. So etwas ist möglich mit dem neuen Schutzabkommen, wie diese Herrschaften das nennen. Pfui Teufel, auch darauf spucken wir. Ja, also international jetzt, aber passiert sind diese Sachen ja schon seit längerer Zeit. Also hier in Spanien das letzte Beispiel wäre die Geschichte mit den Konzessionen für die Autobahnen und so, wo die jetzt die Betreiber entschädigen müssen. Und die gleiche Geschichte bei diesem Freihandelsabkommen spielt sich jetzt auch auf einer ganz anderen, im anderen Sektor ab. Also jetzt gibt es eine Warnung vom Internationalen Währungsfonds. Die Regierungen sollen doch bitte anfangen, die sogenannten Schattenbanken zu kontrollieren. Shadow Banking, also die Bancos en la sombra. Und was passiert? Also bei Anfang der Krise 2008 oder so, da haben sie ja alle gesagt, jetzt müssen wir alles umstürzen, neu gründen, von vorne anfangen, die Banken kontrollieren und so. Was Wesentliches ist nicht passiert, so kleinere Dinge haben sie gemacht, jetzt Stresstests, und die müssen bestimmte Kriterien erfüllen und Umfang des Geschäfts, also aktiver, passiver und so weiter. Gut, so ein bisschen, so ganz zaghaft haben sie angefangen, da was zu machen bei den Banken. Aber das Ding ist jetzt, dass sich eben im Schatten Parallelbanken bilden, wo hauptsächlich eben diese Hedgefonds wieder dahinter stecken. Und die also keinerlei Regulierung unterworfen sind und deshalb natürlich risikobereiter sind. Und weil wir vorher geredet haben über Deutschland, ja, wenn dort es jetzt eigentlich notwendig wäre, den Kredithahn aufzumachen, um die drohende Rezession zu kontrollieren. Und wenn die Merkel sich weiterhin weigert, ja, in diese Richtung was zu tun, dann werden notwendigerweise diese Schattenbanken da einspringen, und dann sieht es so aus, dass eben der Staat nicht mehr Aufträge vergibt, sondern dass das alles privat finanziert wird von diesen Leuten, ja, und es wird sich genau das Gleiche wiederholen wie 2008. Das ist die Zukunft, die uns bevorsteht. Thema Spanien. Ein neu entdeckter Skandal um die Pleite-Sparkasse Caja Madrid erschüttert das Land. 86, jawohl, 86 Bankmanager, Aufsichtsräte aus Politik, vor allem der regierenden Partido Popular und Gewerkschaften, haben zwischen 2003 und 2012 mit sogenannten schwarzen Kreditkarten über 15 Millionen Euro für private Vergnügungen ausgegeben. Die Sparkasse war in der Gruppe Bankia aufgegangen, die 2012 verstaatlicht wurde. Verstaatlicht wurde heißt, das Volk hat alles bezahlt, was diese Herrschaften da in den Bach gefahren haben und verprasst haben. Madrid musste für sie 22 Milliarden Euro aus dem EU-Rettungsschirm aufwenden. Rafael Spotorno, Ex-Vorstand des Stiftungsrates der Caja Madrid, trat nach den Enthüllungen vorige Woche von seinem Beraterposten bei König Felipe VI. Zurück. Und der neue Sozialistenchef Pedro Sánchez versprach, wer ein Delikt begangen habe, müsse die Partei verlassen. Anders als in der Affäre um illegale Parteienfinanzierung sah sich nun auch die PP-Führung genötigt, Untersuchungen gegen 28 Nutzer der Karten einzuleiten. Ihnen droht der Parteiausschuss. Der könnte zuerst Rodrigo Rato treffen, Wirtschafts- und Finanzminister von José María Aznar. Die Wähler wenden sich mittlerweile zunehmend von der PP ab. Laut jüngster Umfrage bekennen sich nur noch knapp 16% zu ihr. Ja, gut, es ist aufgeflogen vor ein paar Wochen, diese Geschichte, und zieht immer größere Kreise, Kritik innerhalb der Parteien selber gegen ihre Vertreter, die davon betroffen sind, aber eben nicht nur Politiker saßen da drin in diesen Aufsichtsräten und auf der Direktionsetage, sondern auch Gewerkschaftler und Arbeitgeber, Vertreter vom Arbeitgeberverband natürlich. Und alle haben sie abgesahnt, wie es nur irgendwie ging. Und zwei hat sich jetzt bis jetzt die Justiz vorgenommen. Mehrere werden noch untersucht, nicht alle. Und der Blesa, also der Chef der Bank, ja, von dieser Bank, Vorgänger Caja Madrid, und der andere Rodrigo Rato, früher Wirtschaftsminister und IWF-Präsident und PP-Mitglied. Und der Richter hat jetzt gesagt, er will von denen 16 Millionen Kaution von Blesa haben und von Rato 3 Millionen. Und der arme Blesa, der kann das jetzt nicht aufbringen, sagt er. Ja. Und dann, wenn er das, glaube ich, bis Montag nicht tut, dann wird ihm sein Vermögen beschlagnahmt, bis zu 17 Millionen. Aber wir wissen doch alle, dass das für ihn, dass da für ihn dann immer noch ein bisschen was übrig bleibt, ne? Also in Knast muss er bis jetzt noch nicht. Wer da drin sitzt, ist ein anderer, der frühere Arbeitgeberpräsident Gerardo Díaz Ferran, und der natürlich seine eigenen Firmen in Bankrott getrieben hat und Geld geschuldet hat, nicht nur den Banken und den Lieferanten, sondern auch seine eigenen Arbeiter nicht mehr bezahlt hat. Und der sitzt jetzt immerhin im Knast, aber noch nicht verurteilt, nur damit er nicht noch weiter verdunkelt. Also der war auch jetzt dieser Herr hier, gerade gesagt, der Arbeitgeber, Präsident von der CEOE, vom größten Arbeitgeberverband hier in Spanien. Und der hat dann aber immer noch seinen Vizepräsidenten, das ist sein Schwager, Arturo Fernandez, der ist jetzt erst vorgestern zurückgetreten, weil er auch verwickelt war in diesen Bankia-Skandal. Und also das war der, der dann zum Beispiel Freunde zum Essen eingeladen hat, in seinen eigenen Restaurants dann dort bezahlt hat mit dieser Black Card. So ein Typ ist das. Der war dann außer Vizepräsident bei der COE, war auch noch Arbeitgeberpräsident von Madrid. Diesen Job behält er jetzt weiter, von dem anderen ist er vor zwei Tagen abgetreten. Ja, das sind diese Typen, die dann, nochmal zurück zu Blesa und Rato, die dann, wo klar war 2012, dass die Bank interveniert wird vom Staat, also mit öffentlichen Geldern gerettet werden muss. Da sind sie die letzten Tage vor diesem Stichtag nochmal tatsächlich physisch zum Geldautomaten gerannt und haben da noch abgeholt, was abzuholen ist. Das sind unsere, die Vertreter der herrschenden Klasse hier. Dieser Ratto und dieser Blesa, die dürfen doch mehrere hundert Millionen geklaut haben. Ich tippe mal, dass jeder so an die 200 bis 300 Millionen sich im Laufe der letzten Jahre geklaut hat. Wo mag dieses Geld sein? Ich glaube, wenn man da mal nachforschen würde, in Steuerparadiesen, ihre Festplatten von den Computern beschlagnahmen würde, eine gerechte und eine nicht korrumpierte Justiz, da könnte man doch einiges finden und da könnte man auch einiges Geld wieder in die Staatskasse spülen, wenn man einfach nur diese Raubtiere einmal näher untersuchen würde, dann könnte man die Staatsfinanzen, ich würde sogar tippen, in wenigen Monaten absolut sanieren, wenn man diesen Leuten einfach nur das geklaute Geld wieder abnehmen würde und ihnen natürlich auch entsprechende Bußgelder aufbrummen würde. Was natürlich hier nie passiert, weil die Justiz eben auch eine gekaufte Klassenjustiz ist. Ja, also ich glaube auch, dass das eine Rolle spielt, ne? Dass das nicht passiert, weil wenn die den ernsthaften an Karren fahren wollten, dann würden die auspacken, ja, und davor haben sie alle Angst. Das ist das Gleiche, was zurzeit in Mexiko passiert, ne? Warum tut der Staat nichts gegen den Narcotrafico? Weil wenn die auspacken würden, wenn man die festsetzen würde, verhaften würde, verurteilen würde, verhören würde, dann würden die auspacken und dann wäre die ganze Staat, die ganze Regierung, alle Minister und nicht nur die jetzigen, sondern auch die in den letzten Jahren von verschiedenen Parteien, dann würden die in der Hose dastehen, ja, und deshalb machen die nichts dort gegen den Narcotrafico. Und hier in Europa ist es genau das Gleiche, glaube ich. Ja, ich bin da ganz deiner Meinung. Man könnte Mexiko als ein Narco-Regime bezeichnen, ein Narcotrafico-Regime. Alle staatlichen Institutionen sind unterwandert und sind praktisch korrumpiert von dieser Krake. Und man hat das jetzt wieder gesehen bei den Studenten, die ermordet wurden bzw. erstmal verschwunden sind. Das ist wirklich ein Regime, das mit Todesschwadronen vorgeht und arbeitet, dass wirklich junge Leute, die kritisch sind, die sich auflehnen gegen die herrschenden Verhältnisse, verschwinden lässt auf die fürchterlichste Art. Das erinnert wirklich an die Militärdiktatur in Argentinien. Das erinnert an die fürchterlichsten Verbrechen von Pol Pot und allen faschistischen Diktaturen der 70er und 80er Jahre, das ist im Moment am Wiederkommen in Mexiko. Und da kann man wirklich nur aufschreien vor Wut. Und man muss jetzt die Weltöffentlichkeit auffordern, da Truppen hinzuschicken und da aufzuräumen. Das werden sie natürlich nicht tun. Ich sage das immer in meiner naiven Unschuld. Aber das sind eigentlich die Sachen, die passieren müssten. Und die passieren eben nicht. Und daran sieht man, wie korrupt, kaputt und schmutzig diese Regime sind, die ebenfalls im Sattel gehalten werden von IWF und Weltbank und USA und London und Paris und alle, die damit zu tun haben. Ja, in Mexiko gibt es ja viele verschiedene Clans von Narkotrafikanten. Dieser Fall jetzt hier findet statt in dem Staat Guerrero, heißt er, und die Narcos dort, die heißen sich Guerreros Unidos. Ja. Und jetzt wurde gerade gestern der angebliche Chef von dieser Organisation verhaftet. Also das nimmt einen natürlich Wunder. Warum? Weil die Zentralregierung Bundestruppen dorthin geschickt hat, weil auf die lokale Polizei kein Verlass ist, beziehungsweise bekannt ist, offensichtlich ist, jeder weiß das, dass die identisch sind mit den Narcos, und jetzt haben sie den verhaftet. Warum? Weil dort die Hölle los ist, in dem Sinn, dass die nicht nur die Kollegen, die Kommilitonen von den Normalistas, von diesen jungen Studenten, sondern nicht nur ihre Familie, sondern auch ganz viele andere Organisationen und soziale Gruppen diesen Kampf jetzt unterstützen. Es gab eine Riesendemonstration gestern, glaube ich, auch in Acapulco, und auch aus anderen Ländern von Mexiko, aus anderen Regionen werden die sehr, sehr, sehr unterstützt. Und die Zentralregierung in Mexiko, die weiß jetzt, dass sie ein ganz, ganz heftiges Problem hat. Ja. Und deshalb haben sie da jetzt zugegriffen, haben diesen Typen verhaftet. Aber wie ist das möglich? Jetzt plötzlich geht's. Jetzt plötzlich kann man die Leute finden und verhaften. Ne? Auf Druck, wenn es von unten Druck gibt. Ja. Wenn dieser Druck nicht da ist, dann werden die niemals vorgehen gegen diese Narcos. Man kann auch davon ausgehen, dass da der Befehl aus Washington gekommen ist. Werfen wir einen Blick auf die Nachrichten in 100 Sekunden. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Zweitägiger Streik der Lokführer hat begonnen. Seit 2 Uhr nachts sind daher der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr eingeschränkt. Besonders betroffen seien die Regionen Halle-Leipzig, Hamburg-Hannover sowie Mannheim, teilte die Deutsche Bahn mit. Der Streik soll noch bis Montag früh 4 Uhr andauern. Erneut gewaltsame Zusammenstöße in Hongkong. Tausenden Demonstranten ist es am Abend gelungen, die Polizei zurückzudrängen, obwohl die Sicherheitskräfte Tränengas und Schlagstöcke einsetzten. 26 Menschen wurden festgenommen, mindestens 15 verletzt. Am frühen Morgen räumte die Polizei allerdings wieder einige Barrikaden. Deutsche Geiseln erreichen deutsche Botschaft in Manila. Nachdem das Paar gestern freigekommen war, wurde es zunächst im Süden der Philippinen medizinisch versorgt. Ob Lösegeld gezahlt wurde, ist unklar. Die beiden waren im April von der Islamistengruppe Abu Sayyaf verschleppt worden. Demonstrationen für verschwundene Studenten in Mexiko. Tausende Menschen forderten in Acapulco, die Suche nach den 43 Studenten auszuweiten. Seit Ende September fehlt von ihnen jede Spur. Es wird befürchtet, dass sie von einer Drogenbande ermordet wurden. Hurricane Gonzalo trifft Bermuda-Inseln. Mit Windstärken bis zu 175 Kilometern pro Stunde fegte er über die Inselgruppe im Atlantik hinweg. Fast überall fiel der Strom aus. Die Behörden warnten vor hohen Wellen und Überflutungen. Das Wetter. Gebietsweise längere Zeit Nebel oder Hochnebel. Sonst im Süden und in der Mitte viel Sonnenschein. Im Norden zum Teil dichtere Wolken, aber meist trocken. Bei zähem Nebel um 15 Grad mit viel Sonne im Südwesten bis 24 Grad. Mach das Massenmedium. Das waren die Nachrichten der Kolleginnen und Kollegen der ARD. Vielen Dank. Werfen wir einen Blick in die Internetpresse. Beginnen wir mit der Tageszeitung Junge Welt im Internet. Festung Europa, bewusstlos geprügelt. Man sieht hier das Foto. Man sieht da drei spanische Guardia Civil, Grenzpolizisten, die einen gefesselten, am Boden liegenden Nordafrikaner auf welche Art und Weise auch immer traktieren. Schläge an der EU-Außengrenze, Videoaufnahmen belegen Misshandlung von Flüchtlingen durch Polizisten in der spanischen Exklave Melilla. Die machen da natürlich die Drecksarbeit und wenn dann was passiert, werden die auch bestraft und nicht die Minister bzw. diejenigen, die die Befehle geben, die Leute so unmenschlich zu behandeln. Thema Flüchtlinge ebenfalls auf der Homepage der Jungen Welt. Krieg, Gewalt, soziales Elend. Innenminister wollen mutmaßlichen IS-Terroristen die Pässe entziehen. Bundesländer fordern mehr Geld für Flüchtlinge vom Bund. Man vermischt also jetzt schon die Themen IS-Terroristen und Flüchtlinge. Jemen zerfällt, das sagt die Junge Welt. Schiitische Rebellen aus dem Norden halten Hauptstadt Sana'a und Ölhafen Hodeida besetzt. Der Süden will unabhängig werden, Militär ist mittlerweile zusammengebrochen. Was im Moment in der arabischen Welt passiert, beziehungsweise im Mittleren Osten, aber auch in Nordafrika, ist unbeschreiblich. Da zerfällt also jede Ordnung, die sich bis jetzt mühselig aufrechterhalten hat. Und das scheint wohl das Ergebnis dieser sogenannten Arabellion zu sein, dieses arabischen Frühlings, der doch eben, wie sich mittlerweile auch herausstellt, eine Büchse der Pandora war. Ein Artikel zum Thema Ukraine, die Kinder von Donetsk. Zahlreiche Familien sind in den Flüchtlingshäusern in und um Donetsk untergebracht, in die sie vor den Bomben geflohen sind. Viele sind traumatisiert, ihre Häuser sind zerstört. Wie es im Winter sein wird, wissen sie nicht. Dann bringt die Junge Welt zum Thema Prekarisierung, Normalfall Hungerlohn. Da geht es direkt um die Lebensbedingungen und die Löhne der arbeitenden Bevölkerung. In der Weiterbildung zählt, was billig ist. In keinem anderen Bildungsbereich ist prekäre Beschäftigung so verbreitet wie hier. Hungerlöhne, Scheinselbstständigkeit, miese Arbeitsbedingungen. Für den Sozialwissenschaftler Stefan Sell ist das der Normalfall in einer Branche, von der er meint, wilder Westen. Dabei herrschen die schlechtesten Bedingungen ausgerechnet da, wo es um öffentlich finanzierte Dienstleistungen geht. Vor allem bei den Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit, BA, grassiert das Dumpingprinzip. Zum Zug kommt nur, wer sich unter Wert verkauft. Immerhin begehrt jetzt ein breites Bündnis aus Gewerkschaften und Verbänden gegen die Zustände auf. Am Freitag legte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, ihr drittes Schwarzbuch zur Situation bei der Aus- und Weiterbildung vor. Darin kommt Frank Tichner von der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf in Westfalen zu Wort. Die Einrichtung bot in ihren 4 Bildungszentren jahrelang auch Maßnahmen nach Sozialgesetzbuch SGB 2 und 3 an. Vor 3 Jahren war Schluss damit, weil Tichner seine Mitarbeiter nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder TLV bezahlt. Die Vergütungen durch die BA, die Bundesanstalt, waren zu gering, um die Ausgaben zu decken. Deshalb beschloss man, von den Ausschreibungen in der beruflichen Eingliederung die Finger zu lassen. 100 Beschäftigte mussten gekündigt werden. Die Bundesanstalt fand einen neuen Anbieter, der laut Tichner bis dahin über keinerlei Infrastruktur und Werkstätten verfügt habe und sicherlich nicht auf dem Niveau der TLV-Tarife. Es geht also, meine Damen und Herren, um ein Phänomen, das auch hier in Spanien natürlich bekannt ist. Sobald irgendwo Fördergelder auftauchen, gründet der Schwager eines Ministers eine Firma oder ein Strohmann und dann werden die Gelder ihm zugeschustert. Der gründet rasch ein Ausbildungszentrum, eine Sprachschule, ein Berufsfortbildungszentrum, das kriegt dann irgendeinen exotischen Namen. Da wird in Windeseile ein Büro angemietet, da werden Stühle reingestellt, eine Sekretärin hingestellt oder hingesetzt und dann hat man praktisch eine Schule. Dann heuert man Personal an, also Lehrer, dann nimmt man Arbeitslose, junge und zum Teil auch wenig qualifizierte Kräfte. Und die fangen dann an, auf die jungen Leute losgelassen zu werden. Die Gelder verschwinden dann, vielleicht ein Bruchteil der Gelder, die dann aus den Fonds der EU oder aus den Fonds von irgendwelchen Bundesanstalten oder auch hier aus Fonds für Weiterbildung vorgesehen sind, gehen wirklich an Lehrer oder an Schüler oder für Material. Das meiste versackt in den Taschen von korrupten Politikern, Schwägern im Nepotismus-System. Und in Deutschland scheint das mittlerweile auch so zu sein. Da wird also ordentlich Geld weggenommen und geklaut aus diesen Strukturfonds, meine Damen und Herren. So sieht's aus. Prekarisierung ist der Normalfall. Schauen wir eine weitere Seite, gehen wir rüber zum Spiegel. Die Bahn kommt nicht, sagt der Spiegel, und dann sieht man ein Foto. Da steht eine sehr gut gekleidete übrigens, das fällt mir jetzt auf, Menschenmenge auf einem Bahnhof. Und da steht Lokführerstreik in Deutschland mitten in den Herbstferien. Nicht einmal ein Drittel der Fernzüge kann am Wochenende fahren. Die Bahn versucht mit einem Ersatzfahrplan dagegen zu halten. Doch vor allem die Großstädte sind weitgehend abgekoppelt. Quarantänefall an Bord, Mexiko weist Kreuzfahrtschiff aus Angst vor Ebola ab. Die Carnival Magic mit 4000 Passagieren an Bord darf nicht an der mexikanischen Insel Cozumel anlegen, weil sich an Bord eine Frau in Ebola-Quarantäne befindet. Gleichzeitig streitet die UNO über Fehler bei der Bekämpfung der Seuche. Ja, Ebola haben wir ja letzte Woche auch schon was erzählt. Die Krankenschwester hier, Teresa Romero, der soll es also jetzt wieder besser gehen. So wie es aussieht, rettet sie sich wahrscheinlich. Aber bei dieser ganzen Ebola-Geschichte gibt es noch einen anderen Aspekt, ja, der auch ziemlich brutal ist. Da spielt also zum Beispiel in Deutschland die Spielvereinigung Erkenschwick gegen TuS Ennepetal und dann in der weiß ich wievielten Minute wird Charles Azina eingewechselt, der hat schwarze Hautfarbe und dann beginnen die Zuschauer oder einige Zuschauer zu rufen, Ebola, Ebola, ja. Also früher wurden nur Affen imitiert oder Bananen geschwenkt oder aufs Spielfeld geworfen, aber das ist jetzt die letzte Masche, ja. Und natürlich die Dümmsten der Dümmsten, die Spießbürger, der Mann von der Straße, der Otto-Normalverbraucher, für den ist klar, wer schwarz ist, hat Ebola. Ja? Und schon deshalb dürfen wir die Immigranten jetzt nicht mehr reinlassen. Also zu dieser Meldung da zur Grenze zwischen Spanien und Marokko. Du hast gesagt, die Polizisten machen die Drecksarbeit. Das stimmt natürlich. Ich fürchte nur, viele machen das gern. Die gehen gern zur Arbeit, wenn sie da einschlagen auf die Immigranten. Oder es ist ja bekannt, nicht nur hier in Spanien, sondern besonders auch in Griechenland, dass die Hälfte aller Polizisten bei Faschisten sind, faschistisch eingestellt sind oder organisiert sind. Bei Aurora Dorada, bei der goldenen Morgenröte in Griechenland, ja. Also das ist eine Kampffront, der Dummkopf von der Straße und die Polizei, ne. Aber das bleibt nicht darauf beschränkt, natürlich, ne. In Italien zum Beispiel der Vizepräsident vom Senat, ein gewisser Maurizio Gasparri von Forza Italia, der plädiert dafür, jetzt den Flüchtlingen, die übers Meer kommen, in Booten, nicht mehr zu retten, um nicht noch mehr Ebola ins Land zu holen. Ja. Oder in den USA, die extreme Rechte, diese protestantischen Kirchen, Tea Party und so, denen ist jetzt eingefallen, also Ebola im Englischen wird ja Ebola angesprochen, ne? Das hört sich schon so ein bisschen an wie Obama und die tun das jetzt zusammen und reden von der Gefahr, von der wir bedroht werden, ist Obola. Ne? Also dann wird der Ebola-Erreger dem Obama auf den Kopf gezeichnet, in Comics und so weiter. Ne? Und eben die Botschaft wird verkündet, wir müssen dran denken, sowohl der Ebola-Virus als auch Obama kommen aus Afrika. Ja? Dann die kühnsten Theorien sind schon die, dass Obama die Grenze zu Mexiko öffnen will und damit die ganzen Hispanics noch leichter ins Land kommen. Und dann haben wir nicht nur Ebola, sondern auch ISIS. Ja? Also auf diese Tour geht es los in Österreich. Ne? Schwarze Kinder im Unterricht, wenn die husten, werden sie nach Hause geschickt. Also nicht überall, aber das ist vorgekommen in Österreich. Leute, die kommen ins Restaurant rein, setzen sich irgendwo hin. Nach einer Weile kommt ein Schwarzer, setzt sich in den Nebentisch, dann stehen sie wieder auf und setzen sich zwei Tische weiter. Ja. Also das ist die andere Gefahr, die jetzt eben noch dazu kommt, zu der Ebola selber. Man weiß ja, dass bei Krisen, je größer, je unerforschlicher diese Krisen sind, je geheimnisvoller und rätselhafter eben auch die rassistischen Reaktionen der Leute irrationaler, rätselhafter, geheimnisvoller sind. Es ist dann wie im Mittelalter, wenn man sagt, das ist eine Rothaarige, die hat die Ernte verhext. Oder die Milch ist sauer, diese Hexe ist an der Kuh vorbeigegangen und die Milch ist sauer. Und solche Dinge grassieren dann wieder unter den Leuten. Das heißt, der Aberglaube, und ich würde sagen, der Rassismus ist eine Form des Aberglaubens, ein sehr gefährlicher Aberglaube, die blühen dann natürlich wieder auf. Niemandsland, Terre de Ningú, Radio Barcelona, 91.4. Jo, ich würde sagen, wir beenden hiermit den Katastrophenblock, der war heute recht lang. Und wir wenden uns gleich ein paar kulturellen Dingen zu. Niemandsland, 91.4 FM, Contrabanda. Es ist Samstag, der 18. Oktober 2014. Hello, I'm Daniel from Ireland. I would like to greet all those listeners to that great radio program, which is called Niemandsland. Thank you. Fahr in Urlaub, der Gitarrist der Band Die Ärzte, veröffentlicht nun schon zum vierten Mal ein Soloalbum. Wenn er nicht Musik macht, reist der Literaturfan durch die Welt und bringt Songideen mit. Das Album heißt Faszination Weltraum. Farin Urlaub hat sich musikalisch ständig weiterentwickelt. Die Lockerheit seiner ersten Alben ist mit Faszination Weltraum nachdenklicherem Tönen gewichen. Farin Urlaub zufolge ist Musik inzwischen größtenteils zum Hintergrundgeräusch der Produktwerbung erniedrigt worden. Mit seinem neuen Album möchte sich der bald 51-Jährige diesem Trend widersetzen. Die Melodien sind rockig, leidenschaftlich und eingängig. Urlaubstexte kritisch, voller bittersüßer Ironie und geprägt von schwarzem Humor. In Idisco heißt es zum Beispiel: Du bist umzingelt von Idioten, lebendigen Toten. Es wäre schön, wenn sie verstehen. Zum Homo sapiens gehört nicht nur aufrecht gehen. Auf dem Cover zeigt sich Farin Urlaub als heroischer Sportler mit breiten Schulterpolstern und Kriegsbemalung. Unweigerlich fragt man sich da, was hat ein Footballspieler mit dem Weltall zu tun? Und wie gehören da rockige Songs über Bausünden, polyamoröse Männer und Superman dazu? Absolut überhaupt nichts, sagt Farin Urlaub, und das sei auch gar nicht gewollt. Hier ging es einfach nur um Spaß. Hören wir mal rein in diese Musik. Farin Urlaub, Faszination Weltraum. Jan Ulrich Max Vetter. Der Öffentlichkeit besser bekannt als Farin Urlaub ist seit über 30 Jahren Gitarrist und Sänger des Phänomens Die Ärzte, der selbsternannten besten Band der Welt. Seit 2001 ist er auch ohne sie musikalisch aktiv und bringt nun mit Faszination Weltraum sein viertes Soloalbum heraus. Mit seinen Musikern vom Farin Urlaub Racing Team meldet er sich nach 6 Jahren Abstinenz zurück und bietet mit dieser Platte einen Haufen Rockmusik. Freude, Wut, Herz, Schmerz, Vorschläge zur Verschönerung von Innenstädten und bisher unterschätzte quasi physikalische Gesetze. Die Inspiration zieht das Energiebündel aus dem spannenden Leben, meinen Reisen, meinen Büchern und anderen Menschen, so Farin Urlaub im DW-Interview. Geboren wurde der hochgeschossene Berliner am 27. Oktober 1963 im Stadtteil Moabit. Mit 9 Jahren beginnt er Gitarre zu spielen. 7 Jahre später kommt er bei einer Klassenfahrt nach London zum ersten Mal mit Punkrock in Berührung. Mit dem Normalbürger-Dasein ist es für ihn ab diesem Moment vorbei. Farin Urlaub lässt sich die Haare schneiden, bleichen und kehrt als Punk nach Berlin zurück. Ich habe hier in YouTube das Album gefunden. Da werden die Songs allerdings nicht ganz ausgespielt. Das hat natürlich auch seinen Sinn, sondern die Songs werden angespielt. Das heißt, wer sich einen Eindruck verschaffen will, kann da natürlich sich in das ganze Album reinklicken und reinhören, und dann sollte er die CD auch wirklich kaufen. Wir sind wirklich der Meinung, dass man die Künstler unterstützen muss, indem man ab und zu ihre Musik auch wirklich kauft und nicht nur einfach gratis aus den Internetforen abzockt. Hören wir einmal, was die Ärzte selber sagen zu 30 Jahren Punkrock. Vor 2 Wochen hatten wir einen Punker hier im Studio, unseren Freund Bammel, den ich von hier aus auch herzlich grüße. Und mal sehen, was Bammel uns demnächst über die Ärzte sagen wird. Ich jedenfalls habe sie mal persönlich kennengelernt in Berlin. Das war Mitte der 80er Jahre. Da spielten sie im Tempodrom und wir traten zusammen mit den Ärzten einmal kurz auf als Hansa 07 Mannschaftschor. Da gab es nämlich ein Event, da hat der falsche Heino, Norbert Hähnel, sein sogenanntes Abschiedskonzert gegeben. Und da standen wir mal ganz kurz für ein paar Sekunden zusammen auf der Bühne. Die Ärzte wurden dann mit Teddybären beworfen von ihren Fans und wir wurden mit Blechbüchsen beworfen als Hansa 07 Mannschaftschor. Aber die Blechbüchsen erreichten uns nicht, die waren eher zärtlich gemeint, eben Punks. Meine Damen und Herren, die Ärzte. Wie dein Herz schlägt, wenn sie dich küsst, ist das noch Punkrock? Wenn euer Lieblingslied in den Charts ist. Ist das noch Punkrock? Fragen die Ärzte in diesem Song aus ihrem aktuellen Album auch. Und liefern die Antwort gleich mit. Ich glaube nicht. Wir sind natürlich keine Punkbandinger. Wir sind zu alt, wir sind zu wohlhabend, wir sind erfolgreich. Wir sehen auch gar nicht mehr so aus. Wir können über Punkrock können wir halt singen, weil wir das haben wir noch gerade so gecheckt. Wir waren doch so. Und auch Ideen haben sie immer noch. Die Videos zum aktuellen Album ließ sich die Band von Filmstudenten gestalten. Jeden der 16 Songs gibt es als animierten Clip. Das Konzept war super natürlich, also die einzelnen Konzepte zu den Songs waren super. Und jeder von uns hat da nur einen Tag Arbeit. Ne? Und Rod stirbt bei jedem einzelnen Clip und das alleine war schon ein Grund für Peter und mich zu sagen, okay, und für Rod auch, weil er hat wenig Dreharbeit. Es sind sehr grausame Tode, die ich da sterben muss, glaube ich. Nicht jugendfrei, wahrscheinlich. Nimm meine Hand und werde glücklich. Selbstironie, ihr Stilmittel. In allen 16 Videos werden die Ärzte gejagt, über Wald und Wiesen durch Himmel und Hölle. Dass sie bis heute quicklebendig im Geschäft sind, haben die Ärzte anfangs nicht geglaubt. Ich habe eigentlich bis 85, 86 immer noch überlegt, was ich dann jetzt mal richtig an Job machen werde. Gut, dass mir nicht eingefallen ist, ja. Denn sonst hätten die Berliner nicht rund 7 Millionen Platten verkaufen können und Evergreens wie Teenagerliebe geschrieben. Als wir angefangen haben, unsere komische Schrammelmusik zu machen mit den Ärzten, war es gerade extrem angesagt, in unserer Szene Lieder zu schreiben, die so ungefähr gingen, die Bullen sind scheiße und der Staat ist scheiße und das System ist scheiße und das Bier ist zu teuer. Und das fanden wir extrem unspektakulär, weil dann singst du für ein Publikum, was sowieso deiner Meinung ist. Und dann dachten wir, wir singen jetzt über Zitroneneis, Teddy und so. Das war, aus heutiger Sicht mag das infantil erscheinen, für uns war damals ein tatsächlich mutiger, gewagter und auch ein konzeptioneller Schritt. Jetzt zieh dich aus und leg dich. Männer sind Schweine. Ihr größter Hit von 1998 erlangt 5-mal Gold. Zu eindimensional finden die Ärzte heute. Wir waren nicht so konsequent, die Single einzustampfen und ein Lied vom Album runterzunehmen, weil das hätte ich dann kindisch gefunden. Wäre auch ein finanzieller Verlust gewesen. Aber da war das nur so unter. Eines Tages werde ich mich rächen. 2002, ein Konzert zum 20-jährigen Bandjubiläum vor 35.000 Menschen in Berlin. Eigentlich hätten die Ärzte damals aufhören können. Ihr selbst erklärtes Ziel hatten sie längst erreicht, reich und berühmt zu sein. Doch sie machen weiter, sogar mit mehr Energie als zuvor. Früher haben wir ganz normal 1,5 Stunden Konzerte gespielt, gern auch mal ein bisschen weniger. Und in den 80ern, als wir noch jung und frisch waren, und jetzt wo wir so irgendwie, wo die Zipperlein überall sind, jetzt spielen wir 3 Stunden und mehr. Kein Wunder, Konzerte der selbsternannten besten Band der Welt sind immer eine Riesenparty. Alle sind total gut drauf. Hip, hip, hurra, alles ist super, alles ist wunderbar. Es ist ja auch nicht so, dass Sir Edmund Hillary aufgehört hat mit dem Bergsteigen, nachdem er auf den Mount Everest gestiegen ist. Der hat sich ja dann nicht zurückgezogen und gesagt, ich habe alles erreicht. Sondern er hat halt einfach Spaß am Bergsteigen gehabt, offensichtlich. Merkst du, worauf ich hinaus will? Wir haben keinen Spaß am Bergsteigen. Wir machen Musik. Denn Und die ist angesagt wie eh und je. Mit der aktuellen Platte haben die Ärzte ihr 8. Nummer 1 Album abgeliefert. Morgengrauen und dann doch wieder allein nach Hause abhauen. Naja, klingt ja flott. Die Ärzte, also Punkrock, der sich weiterentwickelt hat, hin zu einem doch gepflegten, aber immer noch sehr frechen Unterhaltungspunk-Pop. Von Bela B., dem Schlagzeuger und auch Sänger der Ärzte, gibt es ebenfalls immer wieder tolle neue Sachen zu hören und zu sehen. Hören wir uns ein Lied von ihm an, das heißt Rockula, Bela B. Fans, die uns heute live hören, werden sich wundern, dass wir immer noch auf Sendung sind, aber wir machen heute ein bisschen länger aus technischen Gründen, die ich hier nicht näher erklären möchte. Sie hören Niemandsland, Sie hören 91.4 FM Kontrabanda. Es ist Samstag, der 18. Oktober 2014. Es ist jetzt exakte 12.15 Uhr, gefühlte 12.30 Uhr schon fast. Werner, Kino. Ja, im Kino noch Information zur Deutschen Filmwoche, hat ja letzte Woche angefangen, geht jetzt weiter, heute Abend schon um 19.30 Uhr mit dem Film Westen. Also nicht der Wilde Westen, beziehungsweise ein anderer Wilder Westen im Sinne von Capitalismo Salvaje. Westen heißt der Film und zum Inhalt 1978 spielt es die promovierte Chemikerin Nelly Senf und ihr Sohn Alexei siedeln von Ost nach West-Berlin über, wo sie ein neues Leben beginnen wollen. Vorerst aber landen die beiden in einem Notaufnahmelager. Dort macht ihnen nicht nur die deutsche Bürokratie zu schaffen, sondern auch die CIA. Sie haben die DDR verlassen. Warum? Ich sage Ihnen, warum ich aus der DDR weg wollte. Wegen solcher Fragen. Das ist der Film von heute Abend, 19.30 Uhr in der Filmothek. Und auch heute Abend danach, nach diesem Film, der Film Der Turm. Eine Familiengeschichte aus den letzten Jahren der DDR. Der Chirurg Richard Hoffmann hat sich mit dem System arrangiert, doch seine Lebensweise macht ihn erpressbar. Sein Sohn Christian erlebt eine schwere Zeit bei der NVA, also bei der Nationalen Volksarmee damals. Der Mauerfall 1989 erscheint, das ist das Schlüsselwort, erscheint den Protagonisten als Erlösung. Also dieser Film nach dem Film Westen um 19.30 Uhr, dieser Film Der Turm um 22 Uhr. Und der wird morgen Sonntag nochmal wiederholt, dieser letzte, um 19 Uhr. Bei beiden Filmen wird anwesend sein Heide Schwochow. Wer ist das? Das ist die Mutter. Die Mutter vom Sohn. Der Sohn ist Christian Schwochow, der Regisseur, der die beiden Filme gemacht hat. Und sie schreibt immer die Drehbücher zusammen mit ihm. Also die wird da sein und auf Fragen Antwort geben. Diese Geschichte Der Turm basiert auf einem Roman, der ziemlich bekannt ist, von Uwe Tellkamp. Das sollte man auch dazu sagen. Ich habe hier den Trailer von Westen. Da hören wir doch mal kurz rein. Das scheint mir da ein interessanter Film zu sein. Entschuldigung, gerade angekommen? Ja, vor 10 Minuten. Und du? 18 Monate. 18 Monate? Es gibt hier so eine Art Lagerfeld. Entweder du bist gleich wieder weg oder du bist hier gefangen. Was ist? Zu dich verlieben? Nee, keine Bange, das kann ich nicht. Was würden Sie sagen, wenn ich Sie frage, ob Sie mir in ein nahegelegenes Hotel folgen? Nicht so schwer. Vater und Kind gespielt? Wir haben ein paar Runde gemacht. Was sind alliierte Sicherheitsdienste? Bei euch sind das die Russen. Hier die Amis, Franzosen und Engländer. Und weil die sich nicht vertrauen, hat jeder seine Spione. Die Sicherheitsdienste. Was machen die sicher? Wem soll ich vertrauen? Warum bist du eigentlich immer da? Soll ich mich von euch fernhalten? Vielleicht. Sie haben die DDR verlassen. Warum? Ich sage Ihnen, warum ich aus der DDR weg wollte. Wegen solcher Fragen. Das war das Beste. Ein amerikanischer Geheimdienstmann fragt die junge Frau, warum sind Sie aus der DDR weg? Und sie sagt, genau wegen solcher Fragen. weil da eben auch alle Geheimdienste die Bürger bespitzelt haben, befragt haben, zitiert haben. Übrigens, der Film Westen ist auch von Herrn Schwochow, ne? Das hattest du gesagt, von Christian Schwochow. Der hat also da einige Eisen im Feuer. Westen, der Turm, besteht aus zwei Teilen. Übrigens auch ziemlich interessant. Ich habe mir das erste Kapitel schon angesehen. Das kann man im Goethe sich ausleihen. Die haben da die DVD. Wie geht's weiter? Was noch? Ja, also nochmal dazu, findet statt in der Filmothek und wie gesagt, billige Eintrittspreise 4 Euro mit Bibliotheksausweis vom Goethe 3 Euro. Also könnte man sich heute Abend für 6 Euro hintereinander zwei Filme von dem reinziehen, von diesem Christian Schwochow. Also scheint ein interessanter Typ zu sein, ne? 33 Jahre alt, seine Mutter so Ende 50, scheint ein gutes Team zu sein. Ja, dann gibt's noch am Mittwoch einen Film auch dort in der Filmothek, am Mittwochabend um 20 Uhr, interessanter Titel auch, Über Ich und Du. Benjamin Heisterbergs Film, der auf der letzten Berlinale Premiere feierte, ist eine geistreiche Kreuzung aus Komödie, Farce und anderen Genres. Aus einem gescheiterten Einbruch entwickelt sich eine Hassliebe zwischen einem Gelegenheitsgauner und einem alternden Starpsychologen, der dabei ist, das Gedächtnis zu verlieren. Voller trockenem Humor und mit Seitenhieben auf die Psychologie-Szene, wahrscheinlich müsste das heißen Psychoanalyse-Szene, vermute ich mal, da ist es ja noch leichter, Seitenhiebe auszuteilen. Ja, alles das blitzen gleichzeitig immer wieder existenzielle Fragen auf, wie der Umgang mit dem Alten und der Verdrängung dunkler Flecken in der eigenen Vergangenheit. Auch hier würde ich vorschlagen, hören wir mal kurz rein. Nein, Nick. Du schaffst jetzt die Kohle ran oder du lernst mich kennen. Kurt Ledig ist einer der wichtigsten Psychologen und Denker des 20. Jahrhunderts. Das ist sehr schmeichelhaft. Hallo. Rosa Ledig. Nick. Ich dachte, Franz? Nick Franz. Wovon leben Sie? Geschäfte. Ich habe was für Sie. 1060. Aufgewachsen in einfachen Verhältnissen. Schamhaft anal, latent unibal. Er ist ein nicht uninteressanter Mann. Ein freundlicher Herumtreiber, voller Verlangen. Jetzt nehme ich mal die Vaterrolle ein. Bitte lassen Sie mich in Ruhe mit diesem Psycho-Scheiß. Mutter? Ruhe jetzt! Stellen Sie sich vor, Sie sind ein kleiner Baum. 20 Minuten, dann holen Sie mich hier raus. Verstanden? Diese Therapie, wie lange dauert das? Das hängt von Ihnen ab. Ja, man sieht also im Trailer recht viel Situationskomik, Wortwitz und groteske Situationen. Vielleicht sollte man kurz auch eine Bemerkung verlieren zum Thema Name. Benjamin Heisenberg. Heisenberg, dieser Name ist natürlich bekannt. Ein Chemiker. Und alle Fans der amerikanischen Fernsehserie Breaking Bad, die werden da schon ihre Witze reißen mit diesem Benjamin Heisenberg. Heisenberg war der meistgesuchteste Phantomverbrecher der US-Drogenpolizei. Ebenfalls am Dienstag im Rahmen dieses Festivals läuft ein Film, der heißt Finsterworld. Das ist ein Film von Frauka Finsterwalder. Dann ebenfalls gibt es am 24. nächste Woche Freitag einen Film, der heißt Sputnik, ebenfalls Deutschland, 2012-2013, der läuft Freitag und ebenfalls auch Sonntag Für ein Familienpublikum gedacht, erzählt der Film die Wochen vor dem Mauerfall in einem Dorf in der DDR. Versucht Friederike eine Rakete zu basteln, zusammen mit ihrem Onkel Mike und zwei Freunden. Das Spiel wird unterbrochen, als Mike fortgeht. Friederike hört auf, diese Rakete zu basteln, und dann verwirren sich die Dinge. Ich habe den Text hier leider nur auf Katalanisch, ich habe keine deutsche Beschreibung, aber scheint doch auch etwas Lustigeres zu sein. Meine Damen und Herren, das waren unsere Kinonotizen, oder hast du noch was? Das war am nächsten Freitag, was du gerade gesagt hast, am 24. Also was da auch stattfindet, am nächsten Freitag, am 24. Kann man jetzt drüber streiten, ob das mit Kultur zu tun hat oder nicht. Da gibt's die Premios Príncipe de Asturias, die werden da feierlich verliehen vom König und von der Königin Leti wahrscheinlich. Und wir sind da nicht eingeladen, sonst würden wir natürlich hingehen und eine Reportage machen. Aber was man machen kann aus diesem Anlass der Verleihung der Preise da von Príncipe de Asturias, gibt es eine Demonstration gegen die Monarchie am Freitag. Und drei Tage vorher, sowohl am Dienstag, wie auch am Mittwoch, wie auch am Donnerstag, Streik. Streik in Spanien, nicht, dass unsere lieben Hörer denken, dass immer nur in Deutschland gestreikt wird, zum Beispiel von den Lokomotivführern. Nein, hier auch 21., 22., 23. nächste Woche. Leider nicht indefinido. Wer streikt, der ganze Erziehungssektor und die Studenten. Also es ist klar, Leute, bleibt heiter, der Klassenkampf geht weiter. Mit diesem Wunsch oder mit dieser Prognose möchte ich mich schon mal verabschieden, dann kann ich nämlich jetzt rausgehen und eine Zigarette rauchen. Bist du einverstanden? Ja, ja, schmauch dir ruhig eine. Und auch ich werde mich gleich verabschieden von allen Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Meine Damen und Herren, uns hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Genießen Sie ein wunderschönes Wochenende und seien, bleiben bzw. werden Sie glücklich. Tschüss, adeo. Ich habe Nonnen im Fernsehen gesehen, ich glaube, es war eine Serie. Seitdem bin ich mir fast sicher, im nächsten Leben will ich Nonne werden. Ich will Nonne werden, ich will Nonne werden, und dann trete ich in ein Kloster ein. Ich will Nonne werden, ich will Nonne werden, ich will auch so ein Kopftuchmädchen sein. die waren so lebenslustig und frisch. Ich bin richtig neidisch geworden. Sonst sieht man im Fernsehen nur Fußball und viele Probleme und Krisen und Morde. Aber diese Nonnen waren so stark und so gut wie Sonnenschein. Von denen kommt niemand auf die Idee, irgendetwas könnte sinnlos sein. Ich will Nonne werden, ich will Nonne werden und dann trete ich in ein Kloster ein. Ich will Nonne werden, ich will Nonne werden, ich will auch eine Braut von Jesus sein. Ich fragte mich, warum sind die so? Gib Gott ihnen diese Kraft. Denn so gut drauf zu sein wie die, habe ich nur selten geschafft. Oder haben sie ein Geheimnis, das sie so positiv macht? Und alles ohne Sex, ich habe lange nachgedacht. Ich will Nonne werden, ich will Nonne werden und dann trete ich in ein Kloster ein. Ich will Nonne werden, ich will Nonne werden, ich will auch so ein Kopftuchmädchen sein. Als Kind wollte ich Fußballnationalspieler sein, so schließt sich ein Kreis. Denn auch Nonnen haben feste Regeln und auch sie tragen meistens schwarz-weiß. Ich habe Nonnen im Fernsehen gesehen, ich glaube, es war eine Serie. Seitdem bin ich mir fast sicher, im nächsten Leben will ich Nonne werden. Ich will Nonne werden, ich will Nonne werden und dann trete ich in ein Kloster ein. Ich will Nonne werden, ich will Nonne werden, ich will auch so ein Kopftuchmädchen sein. Dankeschön. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Ja, ich verstehe. Also, ich würde Ihnen wirklich raten, sich mal eine Auszeit zu nehmen. Ich wach auf, Postkartenoptik, sitz unter einer Palme, Helm auf dem Kopf, ich bin taub, hör nur Wellen rauschen, Hautpelz, Sonne scheint hell in den Augen, Vogelgezwitscher, ich glaub ich werd Jäger, Hühnchen zum Frühstück, raus aus den Federn, surf einen Tunnel in das Blau, leb einen Traum, von wegen, das glaubt mir doch jeder, schwimm mit Delfinen, tauchen mit Mantas, gönn mir ein, zwei Kai Piranhas, hab lange Haare, hänge Matte, hasst diesen Blick von der Terrasse. Ich brauch wieder meine Auszeit, lad alle meine Jungs ein. Wir gehen raus, bis wir umfallen. Los, alle rein in das Katapult. 3, 2, 1 und... Russen. Droben, drohen, dröhnend, Drohnen. Drohnen. Droben, drohen, dröhnend, Drohnen. Drohnen, Drohnen, dröhnen, droben. Drohend. Droben, dröhnen, drohend, drohnen. Drohend, droben, drohnen, dröhnen. Dröhnen, droben, drohend, drohnen. Drohnen, droben, dröhnend, drohen. Dröhnen, drohen, drohnen, droben. Dröhnen, drohen, drohen, drohen. Dröhnen, droben, drohen, drohen, dröhnen. Droben, dröhnen, Drohnen, Drohnen, Drohnen, Drohnen, dröhnen, Drohen, Droben, dröhnen, Droben, Drohnen, Drohnen, Drohnen, Drohnen, Drohnen, Drohnen, Drohnen, Drohnen, Drohnen, Drohnen, Droben, drohen, drohnen, dröhnend. Dröhnend, drohen, drohen, drohnen. Dröhnend, dröhnend, drohen, drohen, drohnen. Droben, drohen, drohen, dröhnend, drohnen. Droben, drohen, dröhnend, drohnen. Droben, drohen, dröhnend, drohnen. Droben, drohen, drohen, dröhnend, drohnen. Drohnen. Drohnen, Drohnen, Droben, dröhnen, Drohnen, drohend, drohend, Droben, Drohnen, dröhnen.